Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase? Ich bin mir relativ sicher, einen derartigen Hype in der Geschichte des Fernsehens, der Serien, hat es noch nicht gegeben. Für alle, die von diesem Hype vielleicht tatsächlich noch nichts mitbekommen haben sollten, das ist die Titelmusik von Game of Thrones. Eine Serie, in über 180 Ländern verkauft, dort gesehen von mehr als 150 Millionen TV-Zuschauern, dazu geschätzt mehr als 1 Milliarde Views im Netz, 38 Emmys gewonnen, 500 Fernsehpreisnominierungen weltweit, rund 300 Auszeichnungen. Es gibt bisher 7 Staffeln und ab Sonntagnacht die 8., aber auch letzte. Es geht natürlich um Game of Thrones. Unser Deutschlandfunk Nova Film- und Serien-Spatzel Tom Westerholt ist bei mir in der Leitung. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Auch in der Nacht von Sonntag auf Montag werden sich weltweit wieder viele Menschen die Nacht um die Ohren schlagen oder zumindest den ganzen Abend damit verbringen. Die große Frage, warum? Ja, das ist eine durchaus berechtigte Frage für alle, die sich nicht auskennen. Für alle anderen ist sie natürlich obsolet. Es sind letzten Endes 3 ganz verschiedene Dinge, die dieses Warum begründen. Zum einen natürlich die großartigen Buchvorlagen von George R.R. Martin. Im Endeffekt genauso wegweisend und entscheidend für die fulminante Fantasy-Action der Serie, wie es die Herr-der-Ringe-Bücher von Tolkien wiederum für die Filme von Peter Jackson gewesen sind. Diese Geschichten haben einfach schon so viel Fantasie und geben so viel vor, daraus konnte und hat man dann erstmal sehr spannende Drehbücher gemacht. Als zweites würde ich sagen, der Mut, in diesem Fall wirklich Geld in die Hand zu nehmen, das war einzigartig und erstmalig in dieser Art und damit dafür zu sorgen mit dem Geld, dass diese ganze Fantasy-Welt so bunt, so fantastisch und damit auch so echt, so glaubwürdig aussieht. Also wir glauben, was wir da sehen, obwohl wir ganz genau wissen, dass es das alles natürlich in unserer Welt nicht gibt. Für die letzte Staffel jetzt, für die aktuelle, die jetzt startet, wurden bis zu 15 Millionen Dollar ausgegeben pro Folge. Tausende Statisten sind beim Dreh täglich bis zu 30 Kilometer durch die gigantischen Außensets gerannt, täglich. Und als drittes, ganz klar, spannende Figuren, wie Daenerys Targaryen mit ihren Drachen, wie Jon Snow mit seinem reinen Herzen und seinem unerschütterlichen Mut und dann wieder so Typen wie der kleinwüchsige Tyrion Lannister mit seiner Machtgier und Verschlagenheit, gespielt und dargestellt von wirklich fantastischen Schauspielern. Wenn das dann alles zusammenkommt, noch dazu, wie bis jetzt über 7 Staffeln die 5 große Handlungsstränge zu einem Grand Finale zusammenführen, dann hast du wirklich die perfekte Binge-Watch Vorlage mit Suchtgarantie für diese bisher 67 Folgen. Das heißt, die geheime Formel für eine gute und erfolgreiche Serie lautet am Ende, ich brauche viel Geld, gute Schauspieler und Statisten, die bereit sind und in der Lage, 30 Kilometer zu laufen, oder was? Ja, und Eier, würde Olli Kahn sagen. Ne? Ja. Du brauchst Eier. Du brauchst die Eier der beiden Showrunner David Benioff und Daniel Weiss. Zum Beispiel für die Dramaturgie der Serie dann auch mal von den Buchvorgaben abzuweichen. Dass man sich hier immer schon auch getraut hat, Hauptfiguren sterben zu lassen. Auch Publikumslieblinge, ne? Zugunsten von Dramaturgie und Spannung. Das haben sich dann parallel dann auch andere Serienmacher getraut. Zum Beispiel kennen wir von The Walking Dead, da gibt's das auch. Also Mut zu überraschen, Mut den Fans was abzuverlangen und ja auch mal Wut von den Fans zurückzukriegen. Game of Thrones hat auch den Cliffhanger nochmal völlig neu definiert, hat ihn intensiviert, sich da zum Teil wirklich quälende Gaps getraut und auch eine Nähe zu wirklich ambivalentesten Figuren erlaubt, die einzigartig ist. Also in keiner anderen Serie, die ich wüsste, ich sag's mal ganz deutlich, haben wir über die Zeit so viel Sympathie entwickelt für so große Arschlöcher. Was heißt das jetzt alles für das große Finale, für die 8. Staffel, die ja Montagmorgen um 3 Uhr bei uns im Fernsehen auf Sky startet. Im Prinzip, die Erwartungen sind riesig. Zu groß. Sie sind riesig, ja. Und wenn, dann sind sie auch wirklich selbst gemacht. Die werden aber vermutlich, wie es bisher aussieht, auch erfüllt werden. Es weiß ja keiner wirklich bisher, was am Ende passiert. Diese 8. Staffel ist ja nur angelehnt an George R.R. Martins bisher noch nicht erschienene Bücher The Winds of Winter und A Dream of Spring. Das heißt, die gibt's noch gar nicht, die Bücher. Er hat nur Teile davon verraten, den Serienmachern, damit die fertig werden können. Es wurden auch überhaupt nur ganz wenige wenige Leute eingeweiht, wie es am Ende ausgeht. Es sind nur noch 6 Folgen in der 8. Staffel, die aber wiederum bis zu 82 Minuten lang, zum Beispiel die Folge mit der großen Schlacht um Westeros. Angeblich größer als damals die um Helms Klamm in Herr der Ringe. Es soll die größte Massenkampfszene aller Zeiten werden, ach, heißt du es. Mein. Ja, und natürlich steckt hinter all dem auch eine sehr ausgeklügelte Marketingstrategie. Völlig logisch, aber die macht diesen weltweiten Erfolg nicht aus. Der basiert hier wirklich auf dem Geschick, aus einer wirklich epischen Romansage ein episches Fernseherlebnis zu machen und das extrem konsequent und wirklich fast ohne jeden Kompromiss. In der Nacht von Sonntag auf Montag startet die 8. und letzte Staffel Game of Thrones. Tom Westerholt freut sich ein bisschen, hat man gar nicht gemerkt. Nein, überhaupt nicht. Schönen Tag dir, ciao. Tschüss. Deutschlandfunk Nova, Hielscher oder Hase?